Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Wir loben Allah, rufen ihn um Hilfe. Wir loben Allah, rufen ihn um Hilfe, bitten ihn um Vergebung und suchen unsere Zuflucht bei ihm vor unseren eigenen Übeln und vor unseren schlechten Taten. Wenn Allah recht leitet, der kann nicht von einem anderen irregeführt werden. Und wenn Allah irre führt, der kann nicht von einem anderen recht geleitet werden. Ich bezeuge, dass Allah einzig ist und dass er keine Teilhabe hat. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. O ihr Gläubigen, fürcht Allah in geziemender Furcht und sterbet nicht anders als Muslime. O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn, der euch erschaffen hat aus einer einzigen Seele, und aus ihr erschuf er seine Gattin und aus den Beinen erschuf er viele Männer und Frauen. Und fürchtet Allah in dessen Namen ihr einander bittet und in den Namen eurer Blutsverwandtschaft. Wahrlich, Allah ist stets der Wächter über euch. O ihr Gläubigen, fürchtet Allah und sprechet aufrichtige Worte, auf dass er eure Taten segensreich fördere und euch eure Sünden vergebe. Und wer Allah und seinen Gesandten gehorcht, wird einen gewaltigen Gewinn erlangt. Wahrlich, das wahrhafteste Wort ist das Buch Allahs und die beste Rechtleitung ist die Führung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und das übelste aller Dinge ist die Neuerung Bid'a in Glaubensfragen. Und jede derartige Neuerung Bid'a ist eine Irreführung und jede Irreführung hat das Heimfeuer zum Ziel. Alhamdulillah. Wir sehen heute die Moscheen. Wir sehen die Moscheen heute auf der ganzen Welt. Die Moscheen sind leer. Die Koran, die Bücher, die Koran sind in den Regalen und werden nicht gelesen. Allahs Gebote werden nicht eingehalten. Allahs Verbote werden nicht eingehalten. Und wir sehen, dass die Menschen sich entfernt haben von der Religion. Und Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt, und noch zu ergänzen, sagte er, warum wir das sagen ist. Wir haben Ramadan erlebt und die Moscheen waren voll und der Koran wurde rezitiert. Die Menschen, Tränen wurden vergessen. Und heute, wir sehen wieder, wie jedes Jahr nach Ramadan, die Menschen entfernen sich wieder von den Moscheen. Und Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt uns in Surat al-Tawbah, diese Ayat sind für andere Gründe niedergekommen oder herabgesandt worden, aber wir vergleichen hier, er spricht das nicht direkt aus, aber diese Heuchelei, dieser Nifaq, der heute vorhanden ist in den Muslimen, weil wenn jemand kommt und feiert Ramadan nur in einer bestimmten Zeit und in einer anderen Zeit nicht, soll sich fragen, ob er wahrhaftig ist. Also hat Allah subhanahu wa ta'ala ungefähr diejenigen, die sich von den Schlachten, von den Dschihad ferngehalten haben, hat über sie gesagt, sie haben Krankheit in ihre Herzen. Sie haben Krankheit in ihre Herzen. Und wiederum beschreibt Allah subhanahu wa ta'ala auch im Koran an mehreren Stellen, wie es denjenigen ergehen wird, die Allahs Zufriedenheit suchen. Und dann sagt Allah, und für sie wird es Gärten geben, Gärten, wo Bäche durchfließen. Wo unter den Gärten Bäche, wie man sich das vorstellt, subhanallah, die Bäche, die Flüsse fließen unter dem Paradies, unter dem Garten. Weil Allah subhanahu wa ta'ala spricht weiter, nicht nur diejenigen wird es so gut ergehen, auch diejenigen, die an Nachkommenschaft hinterherkommen. Das sind Gruppen oder Kategorien, die Allah subhanahu wa ta'ala im Koran anspricht. Er sagt einige, er spricht mit seiner Zunge islamisch, er heißt Islam, Muslim, heißt islamisch, also das heißt, er hat einen islamischen Namen. Und an seinem Pass steht Mohammed vielleicht so, oder einen islamischen Namen. Und spricht mit Verse vielleicht aus dem Koran, oder sagt, der Prophet hat gesagt, aber in Wahrheit, er glaubt nicht. Sein Herz ist Kafir. Er verleugnet Allah und die Glaubenslehre und verleugnet die komplette Glaubenslehre. Glaubt nicht an den nächsten Tag, glaubt nicht an den Koran, glaubt nicht an die Propheten. Und Allah sagt im Koran, ihr kennt sie nicht, O Muhammad, ihr kennt sie nicht, aber wir kennen sie. Yani Allah kennt sie, diese Heuchler. Er sagt einige, subhanallah. Er sagt, deutet nicht seine Worte. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat sie bloßgestellt, indem er sagt, du kennst sie oder ihr kennt sie nicht, aber wir kennen sie, Allah kennt sie. Und Allah hat sie Allah hat einige den Propheten verraten. Und leider, subhanallah, er sagt, viele von uns haben diese, wir sagen nicht, sie sind Heuchler, aber haben diese heuchlerische Eigenschaften. Und viele haben ihre gute Taten mit schlechten Taten umgewandelt. Jetzt lassen wir mal die Seite, Männer für sie sind klar. Die sind klar. Und außerdem ist das eine Angelegenheit, wir wissen, dass es sie gibt, aber wir wissen nicht, wer sie sind. Weil, wie gesagt, das ist eine Angelegenheit, nur Allah kennt ihre Herzen. Und Allah hat uns auferlegt, die Menschen nach dem Äußerlichen zu behandeln. Wir reden jetzt, das war die erste Kategorie. Wir sprechen über die zweite Kategorie, sind die Menschen, die ihre guten Taten mit schlechten Taten gemischt haben. Als Anhang, damit wir wissen, das ewige Leben ist das Paradies. Ist das Paradies. Da, worin wir ewig leben werden, glücklich, ohne Trauer. Weil der Mensch versteht, egal welcher Mensch, ob der oder der, ob gut, schlecht, er weiß, dass dieses Leben auf dieser Erde begrenzt ist. Begrenzt ist und dass er eines Tages sterben wird. Nur der Unterschied zwischen dem, der das erkennt, handelt dementsprechend, logischerweise, mit Verstand, dass er sich vorbereitet auf das Leben für die Ewigkeit. Weil er verstanden hat, er wird sterben. Aber der andere hat auch verstanden, dass er sterben wird, aber sein Herz ist blind und er lebt wie ein Tier und er versteht nicht und er lebt nach seinen Neigungen. Und Allah sagt im Koran, diejenigen, die glauben, gute Taten vollbringen, sie sind die besten Geschöpfe. Und ihre Belohnung bei Allah sind die Paradiesgärten Eden. Und darin werden sie ewig leben. Allahs Wohlgefallen auf sie und sie haben Wohlgefallen auf Allah. Das ist ein Teil der Menschen oder ein bestimmter Teil der Menschen, die Muslime, die Mu'minine, die Rechtschaffene. Er sagt aber andere wiederum, die ihre gute Taten und schlechte Taten vermischt haben oder gemischt haben, Ramadan, MashaAllah, Koran, ganze Nacht, keiner kann ihn überholen. Ganze Nacht der Ramadan, er betet, er weint, er nimmt sich frei. Subhanallah, gute Taten, aber nach Ramadan, Allahu Akbar. Er macht seine alten Gewohnheiten, die Krankheiten, die er vor Ramadan hatte, die Sünden, die er begangen hatte, er wiederholt sie und vielleicht noch schlimmer. Es stimmt, dass Allah ist barmherzig und dass Allah ist allvergeben. Aber wer versteht die Wahrhaftigkeit von Ibadah, Hajj, Zikr, Koran, Gebet, Fasten, derjenige, der das versteht, weiß, dass in jeder Ibadah, die wir tun, darin stecken Weisheiten. Fasten, das Fasten soll uns erziehen, wie Allah selber im Koran sagt, ihr sollt fasten, damit ihr Gottesfurcht erlangt. Das heißt, wenn ich gefastet habe und ich nicht verstanden habe, warum ich faste und das nicht nach der Sünde des Propheten Muhammad s.a.w. getan habe, dann wird mein Leben sich auch danach nicht ändern. Und dann habe ich nicht die Ibadah verstanden. Oder Hajj, was ist die Weisheit von Hajj? Das Gebet, Allah sagt im Koran, wenn zum Gebet gerufen wird, zur Jum'a, zum Freitaggebet, dann seid ihr zum Moschee eilen und lasst die Dinge beiseite, sinngemäß Übersetzung. Und ihr sollt Allah viel gedenken, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Ihr sollt Allah viel gedenken. Hiermit ist gemeint, nach dem Gebet, wo Allah sagt, dass der Jum'a, er sagt, sowieso, wie wird noch, denn das Gebet ist ein Dhikr, wie Allah selber es im Koran nennt, ein Dhikr. Ich denke, und aber Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ihr sollt Allah viel gedenken. Die Gelehrten werden nach dem Freitagsgebet, nach dem Freitagsgebet, dass du rausgehst und Allah gedenkst, Koran lesen, Zikr, Gutes sprechen, Sitzung von Ilm. Das sind diejenigen, die verstehen den Sinn des Gottesdienstes, dass sie dadurch Gottesfurcht erlangen sollen, dass sie dadurch einen guten Charakter erlangen sollen. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat in diese Gottesdienste, hat Allah subhanahu wa ta'ala, wie wir erwähnt haben, Weisheiten versteckt und wiederum dein Segen in deinem Leben und in deiner Versorgung. Also wie jemand, der arbeitet, er hat 8 Stunden Arbeit. Er arbeitet 8 Stunden, hat acht Stunden Arbeit. Du siehst ihn jeden Tag arbeiten. Kein krank, kann krank sein, kein fehlen. Er nimmt die 8 Stunden ernst. Also genau so verlangt, oder was genau so besser verlangt Allah subhanahu wa ta'ala von uns, dass wir in der Religion auch so systematisch, planmäßig vorgehen. Die Leute von Dunya haben verstanden, wir müssen ein System erschaffen, damit die Leute kontinuierlich gute Leistungen bringen können. Genauso muss das in Dien, im Islam genauso sein. Deswegen sagt Allah auch im Koran, Eid, Salatul Eid, ihr seid Allah groß machen, als was er euch nicht geleitet hat. Warum? Damit du zeigst, dass du zeigst, wie glücklich du bist über die Rechtleitung, die Allah dir gegeben hat, die Gnade, dass du Muslim bist. Und Hajj sagt Allah weiter was? Und dann Hajj zum Beispiel, er sagt, erwähnt Allah so, wie über eure Väter spricht, und mehr. Was soll das heißen? Weil damals, es war üblich, unter den Arabern, in Vorislamzeit, man hat über die Heldentaten der Väter gesprochen. Mein Vater war so, mein Vater so. Heute sind wir vielleicht einige Leute, oder reden immer noch so. Früher war das üblich, dass man die Heldentaten gerühmt hat, seiner Vorfahren. Und Allah sagt, so wie ihr über eure Väter spricht, ihr sollt über Allah sprechen und mehr. Eure Sitzungen sollen nicht über eure Väter und Großväter sein, eure Sitzungen heute, ihr sollt über Allah subhanahu wa ta'ala sprechen, über die Großheit Allah subhanahu wa ta'ala, und über die Gnade, die er euch gegeben hat, dass ihr Muslime seid. Wallahi, stellt euch mal vor, ein schönes Beispiel gibt der Sheikh. Stellt euch mal vor, Allah hat es bedingt gemacht, oder deine Versorgung ist bedingt angehangen an deinem Gottesdienst. Das heißt, hast du gebetet? bekommst du Geld. Hast du nicht gebeten, bekommst du nicht. Stell dir vor, es wäre so. Du willst Hajj gehen, dann kriegst du Essen. Willst du kein Hajj machen, gibt es kein Essen. Allah hängt diese. Stell dir mal vor, es wäre so. Wallahi, wie viele Menschen würden heute vor Tod sterben, vor Hungersnot. Aber Allah durch seine Barmherzigkeit hat uns, bevor wir schon geboren sind, uns die Versorgung gefestigt, festgemacht. Sagt Allah weiter im Koran als Beweis. Allah sagt, ich habe die Djinnen und die Menschen, die Geister und die Menschen geschaffen, um mir zu dienen. Und dann sagt Allah weiter, ich möchte nicht von weder essen noch trinken, denn ich bin, hier in der deutschen Sprache geht das verloren, aber wenn man den Koran liest und die arabische Sprache versteht, hier gibt es eine Bestätigung, wo Allah sagt, denn ich bin der Versorger. Der Lehrer, der Sheikh von Hassan Basri oder der Schüler von Hassan Basri, auf jeden Fall ein Gespräch, dann sagt er zu ihm, gib denjenigen, der gut zu dir ist, Versorgung, also Essen. Speise denjenigen, der gut zu dir ist. Der Lehrer von Hassan Basri. Er sagte zu ihm, gib demjenigen zu essen, der gut zu dir ist. Und wer ist besser als Allah subhanahu wa ta'ala? Deswegen, wenn du ihm gehörst, dann sündige nicht. Du sollst dann nicht gegen Allah subhanahu wa ta'ala stellen. Allah sagt jetzt weiter, wenn du dich nicht von deinem Ungehorsam entfernen kannst, dann sollst du nicht wohnen in seine Wohnung, also die Wohnung von Allah, die er dir bereitgestellt hat. Das Problem ist, wenn man das wortwörtlich sofort übersetzt, geht vieles verloren. Deswegen versuche ich das dann so dann mit meinen Worten erklären, damit das Sinn hat. Hier sagt der Lehrer von Basri, so wenn du nicht Allahs Gebot einhalten kannst, dann sollst du nicht essen. Und wenn du dich nicht entfernen kannst von den Sünden, dann sollst du nicht wohnen in Allah subhanahu wa ta'ala's Haus, was er dir bereitgestellt hat. Der Chef von Allah sagt, du darfst nicht auf diese Erde wohnen. Allah sagt, ich werde dich bestrafen, du darfst nicht auf diese Erde wohnen. Wo willst du hingehen? Und sagt er weiter zu, wenn du nicht ihm gehorchst, und du hast Sünden gemacht. Also das ist das, was wir schon überlegt haben. Wie soll das gehen? Hassan Basri überlegt. Wenn ich nicht von seiner Versorgung esse, von wo soll ich dann essen? Wer versorgt denn sonst? Dann sagt er, ja Hassan, wenn du ihm nicht gehorchst und du dich widersetzt gegen seine Gebote, und du wohnst in seinem Haus und du isst von seinem Essen, dann erwarte eine Antwort von Allah. Und jetzt überlegt mal, ihr steht vor Allah, Amistad. Ich habe euch 5 Gebete zur Pflicht gemacht. Warum hast du nicht gebetet? Ich habe mir Ramadan gebetet und das war's dann. Assalamu alaikum, tschüss. Und Ramadan, du bist ferngeblieben von Klauen, von Drogenverkauf, von Restaurantarbeit mit Alkohol und die Sachen. Oder von Disco und Party. Und danach hast du es wieder getan. Warum hast du nicht gehört? Warum hast du nicht gefolgt dem Ruf des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sagt, wird Allah zu ihm sagen, du wohntest in meinem Reich. Und du hast gegessen von dem, was ich dir an Versorgung gegeben habe. Wie sehr, Wallah, da muss man sich an diese Stelle stellen. Wie sehr müsste ich dir Diener schämen am nächsten Tag? Was soll er Allah subhanahu wa ta'ala als Antwort geben? Gibst du überhaupt eine Antwort? Ist die Frage. Deswegen, meine lieben Brüder, deswegen jeder Mensch soll sich schon vorbereiten und gewiss wirst du Allah Antwort geben müssen. Was ist deine Antwort? Was ist deine Antwort, wenn du vor Allah subhanahu wa ta'ala stehst? Was willst du Allah subhanahu wa ta'ala sagen? Wenn Allah subhanahu wa ta'ala dich fragen wird. Diese Frage. Wieso hast du diese Tat gemacht, wird Allah subhanahu wa ta'ala zu dir sagen? Du musst antworten. Und Allah subhanahu wird dich zerstören am nächsten Tag. Deswegen die Festigkeit oder die Standhaftigkeit im Gottesdienst, das ist das Wichtigste. Ein Junge diente dem Propheten, machte Hausarbeiten für den Propheten. Und eines Tages, ist der Prophet hat gehört, dass dieser jüdische Junge krank wurde. Er ist kein Muslim. Allah, deswegen soll das vorbildlich verhalten. Also viele die Situation vieler Muslime in diesem Land, dass es ihnen nicht so gut geht, ist aufgrund ihrer eigenen schlechten Taten, dass sie sich nicht an Allahs Gebote festgehalten haben. Deswegen, er sagt, hier einige behaupten, man darf klauen, weil ihre Gelder halal für uns sind. Dann hätte als Gegenbeweis, dann hätte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht die Gelder der Kuffar, die bekämpft haben, wo Ali radiallahu anhu beauftragt hat, im Haus zu bleiben, im Haus des Propheten. Er sollte erst nachkommen zur Auswanderung zur Hijra, nachdem er die ganzen Wertsachen zurückgegeben hat. Und einige bringen diese Argumente, sie sagen, man darf hier klauen, und was für Beweise haben sie? Welche Beweise bringen sie? Der Prophet Muhammad sallam, jetzt gehen wir zurück zu der Geschichte mit dem jüdischen Junge. Der Prophet geht, subhanallah, er geht zu den Juden, zu seinem Haus. Der Vater steht da und guckt so, was macht der Prophet so? Er kommt zu uns nach Hause und der Prophet sagt zu ihm, der Prophet hat nicht viel philosophiert oder viel geredet oder erstmal, er hat gesagt, bezeuge, dass Allah ist eins, dass es keine Gottheit gibt außer Allah, niemand ist anbetungswürdig außer Allah, subhanahu wa ta'ala. Deswegen, wenn Allah heute wir verzweifeln, dass der soll den Islam annehmen, warum soll ich Dauer machen? Ach, der bleibt doch sowieso nicht. Nein, der Prophet Muhammad sallam war nicht so. Er hatte eine Überzeugung. Seine Überzeugung war, dass Allah ist der Einzige, der Recht deuten kann. Und der Prophet sagt zu ihm, sag, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Und dann der Junge nahm den Islam an und starb. Er sprach das Wort aus, wurde Muslim und starb danach. Der Prophet hat ihn gewaschen und ihn mit Duft eingeschmiert und ihn eingehüllt. Und dann sagte der Prophet, lachend, vor Freude, Alhamdulillah, dass Allah subhanahu wa ta'ala eine weitere Seele vor dem Feuer gerettet. Stellt euch mal vor, der Junge, wie viele Augenblicke oder wie viele Minuten waren zwischen der Shahada und dem Tod. Das war ein Augenblick. Aber diese Shahada, die ausgesprochen hat, hat ihm wie viel, wallahi, keine Milliarden Euro wären jetzt, nichts wäre so schön, wie jetzt dieser Ausspruch von diesem Jungen, der dadurch ins Paradies gegangen ist. Was hätte er erlebt, wenn er in die Hölle gegangen wäre? Für immer. Für ewig. Hast du einen? Deswegen die Sorge, die der Prophet Muhammad sallam in seinem Herzen trug für die Ummah, sollen wir auch sagen. Aisha sagt uns einen schönen Hadith. Und darin ist eine Weisheit oder ein, ein, ein, eine, Ein Hinweis, das möchte ich euch dann. Solange du im Gebet bist, sagt Aisha radiallahu anha, wird Allah auch auf dich aufmerksam sein. Solange, sagt Aisha, sagt der Prophet in dem Hadith, solange er sich nicht von Allah wegwendet. Das heißt, du bist konzentriert im Gebet. Wenn du dich im Gebet abwendest, das heißt mit den Gedanken, wenn Allah von deinen Gedanken, und dann wird Allah SWT sagen, O mein Diener, was hat dich von mir entfernt? Oder was hat dich von mir so abgelenkt? Wo ich bin doch der Beste, sagt Allah SWT. Allah wird dich befragen. Und jetzt stell dir vor, das ist jemand, der sich kurz wegwendet zum Gebet, bekommt diese Antwort von Allah subhanahu wa ta'ala. Was ist mit demjenigen, der Ramadan gebetet hat, aber nach Ramadan hat das Gebet mit dem Gebet ganz aufgehört? Was denkst du, was Allah subhanahu wa ta'ala gesagt wird an diesem Tag? Wo ist die Wahrhaftigkeit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala? Wo ist die Standhaftigkeit? Wo ist die Standhaftigkeit? Stell dir vor, mein Bruder, du stirbst, während du in einem Gottesdienst bist, während du Hajj machst oder während du betest oder während du Koran liest. Die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass du so stirbst, wenn du dich mit diesen Taten beschäftigst. Aber stell dir mal vor, du stirbst bei einer Sünde oder bei Sünden. Es gibt Leute, die starben im Mitte Ramadan und einige starben Anfang von Ramadan und einige starben am Freitag in Ramadan. Glückwunsch für diese Leute, dass sie starben, während sie fasteten, während sie beteten, während sie nicht im Streit waren mit ihren Brüdern. Aber stellt euch vor, ein Jugendlicher trinkt Alkohol, er trinkt Alkohol, während er trinkt, wird er besoffen. Und er starb, während er trinkt. Subhanallah. Und er wurde gewaschen, während er besoffen. Als besoffener starb. Sheikh Kishk, rahimahullah, ist gestorben, während er im Sajda war. Das war ein großer Sheikh. Es gibt ein Ajami, ein Nicht-Araber, er stirbt im Rauda von Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In diesem Ort in Mekka, wo hinter dem Grab des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er steht dort, vor dem Minbar des Propheten Muhammad. Jemand, subhanallah, kommt von keiner, vielleicht aus Thailand oder aus China und macht ein Hajj und betet dort in der Moschee des Propheten und stirbt dort. Subhanallah. Fadal ibn Ayyad, er war immer in Mekka. Er war ein Diener Gottes, ein frommer Diener. Eines Tages ist er zu seinen Schülern und seinen Gefährten rausgegangen. Er ist zu ihm gekommen und er weint und seine Tränen tropften von seinem Bart runter. Ihr sollt mit auf den Koran achten und auf die Sunna achten und das Gebet. Koran, Sunna, das Gebet. Weil dein Gebet ist deine Rettung. Das Gebet ist deine Rettung. Dieses Gebet holt dich raus aus diesem Meer von dieser Dunya. Ihr sollt euch an die Sunna halten, authentische Sunna, und euch an Koran halten. Und dann sagen zum Imam, sagen wir weiter noch, mach eine Khutbah, gib uns einen Vers. Wir möchten weiter hören. Er sagt, eure Zeit ist nicht die Zeit von Reden. Aber es ist eine Zeit, fünf Sachen. Halte deine Zunge. Schütze deine Zunge. Und verstecke deine Stelle. Und mach das, was du weißt, und lass das, was du nicht weißt. Halte deine Zunge fest. Er sagt, hinter jedem Problem steckt die Zunge, ihr wisst. Halte deine Zunge. Versteck dich. Sei nicht, versteck dich wie verstecken. Also sei zwischen dir und Allah. Keiner soll deine Taten kennen. Keiner soll deine Taten kennen. Hast du ein Problem? Hast du ein Problem, eine Sorge? Dann sollst du vor Allah nachts stehen und bitte ihn um Lösung. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah spricht zu dir, bei dem er sagt, gibt es jemand, ist jemand hier, der Vergebung will? Und Allah ist mit seinem Wissen überall. Mit seinem Wissen überall. Und sagt, sagt weiter, das, was du weißt, praktiziere. Weil nicht wie einige sagen, Wallah, ich habe nicht gewusst, deswegen habe ich nicht gemacht. Deswegen sagen die Gelehrten, das Schlüssel von Wissen ist die Frage. Frage. Du bist verpflichtet, Wissen geht nicht, dass ich sage, Wallah, ich bete so, einfach so, weil ich so denke. Geht nicht. Oder ich praktiziere meine Religion einfach so ohne Wissen. Geht nicht. Deswegen praktiziere deine Religion Wissen. Wie Allah sagt, sondern im Koran, Allah, nein, ist keine Ayah, nein. Das heißt, der Geschäft, fragt Allah in jeder Zeit, an jedem Ort. Allgemein. Deswegen wehe dir, dass der Shaitan zu dir sagt, Alhamdulillah, du bist Muslim. Das reicht, du bist Muslim. Du heißt Muhammad. Das reicht doch. Und Allah ist Ghafur Rahim. Und egal, wer mit dir redet, du sagst, Allah ist Ghafur Rahim und ich bin Muslim. Aber was macht dich Muslim? Deswegen sagt unser Prophet Muhammad Sallam ganz einfach, für diejenigen, die so reden. Alle kommen ins Paradies, auch die nicht wollen. Ja, Rasul Sallam, wer möchte nicht ins Paradies? Dann sagt der Prophet weiter, alle, die nicht mir folgen, wollen nicht. Das heißt, der Prophet hat gebetet, deswegen bete. Der Prophet hat gefastet, faste. Der Prophet ging in die Moschee, war in der Moschee, geh in die Moschee. Es gibt keinen anderen Weg. Jeder andere Weg ist ein Weg der Selbstzerstörung. Und wir sehen Leute, sie gehen, den Bumerang und kommen wieder zurück. Aber wie viel hat er sich zerstört selber? Mit Drogen, mit Alkohol, mit Frauen. Ha? Reich, bisschen Geld gehabt durch irgendeine Sache. Lebte ein bisschen und im Endeffekt, er kam wieder zurück. Weil es gibt nur einen Weg. Es gibt nur einen Weg. Wer kann den Tod von sich sparen halten? Niemand. Allah sagt, das ist der gerade Weg, folgt diesem Weg. Und folgt nicht die Wege, die anderen, die kleinen Abzweige vom Weg. Deswegen mach keinen großen Bogen. Komm direkt auf den Weg. Lord, the praise is Allah subhanahu wa ta'ala. Segen und Teil auf den gesamten Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Fürchtet Allah auf geziemender Fürcht. Fürchtet Allah, sprichet aufrichtige Worte. Allah subhanahu wa ta'ala yadhkur lana fi al-Qur'an al-Karim ya ayyuha an-nas Allah erwähnt im Koran, O ihr Menschen, dient Allah, der euch geschaffen hat, wie die Völker vor euch, damit ihr Gottes Furcht erlangt.